Lächeln war so zärtlich. Es fing mein Herz ein und meine Seele ergab sich. Wird mein Leben lang warten, noch die Gelegenheit. Doch Schatz, nun da, du bist mir nah, ist es so weit. Jetzt oder nie mehr. Lass deinen Mund mich erregen, in deine Arm mich legen. Denn wer weiß, wann ich wirklich dann dich wiedersehen kann. Jetzt oder nie mehr. It's no.